1 Live Infos. Mit Tim Esselmann um 18 Uhr. Bundesregierung will offenbar Fahrverbote möglich machen. Gladbach beendet Negativtrend in der Fußball-Bundesliga und das Wetter wird sonnig, aber richtig kalt. Luftverschmutzung. Die Bundesregierung arbeitet offenbar an Regeln dafür, einzelne Straßen für Dieselautos zu sperren. Nach ARD-Informationen könnten Städte und Kommunen selbst entscheiden, wo sie die Fahrverbote verhängen. Martin Mayer berichtet. Der zuständige Staatssekretär schreibt, dass noch in diesem Jahr die Straßenverkehrsordnung geändert werden soll. Darin eine Regel, die eine, Zitat, Rechtsgrundlage zur Anordnung von streckenbezogenen Verkehrsverboten möglich macht, sprich von Fahrverboten. Dass das Verkehrsministerium überhaupt Fahrverbote als Option nennt, ist eine Überraschung. Der geschäftsführende Ressortchef Christian Schmidt wollte sie bislang um jeden Preis vermeiden. Festnahme. In Dortmund ist ein Streit zwischen zwei Mädchen heftig eskaliert. Eine 16-Jährige hat auf eine 15-Jährige eingestochen. Sie starb später an den Verletzungen. Augenzeugen sagen, dass die 16-Jährige mit einer abgebrochenen Bierflasche zugestochen hat. Das ist laut Dortmunder Staatsanwaltschaft aber nicht sicher. Mit Sicherheit ist der Auseinandersetzung ein Streit vorausgegangen. Dass das Tatwerkzeug eine Flasche ist, das kann ich so im Moment nach den derzeitigen Ermittlungen nicht bestätigen. Die 16-Jährige aus Dortmund ist heute festgenommen worden. Ausgrabung. In Ägypten haben deutsche und ägyptische Forscher eine antike Totenstadt entdeckt. Sie soll über 2500 Jahre alt sein. Die Forscher haben dort unter anderem Kunstschätze und Steinsärge gefunden. Der ägyptische Antikenminister sagt, dass die vollständige Ausgrabung wohl noch 5 Jahre dauert. Die Regierung in Ägypten hofft, mit solchen antiken Entdeckungen Touristen anzulocken. Fußball. Borussia Mönchengladbach hat seine Negativserie in der Bundesliga beendet. Die Gladbacher gewannen nach 4 Niederlagen in Folge in Hannover mit 1:0. Aus dem Stadion berichtet Jörg Tegelhütter. Das Tor des Tages erzielte Christoph Kramer. Mit einem schönen Distanzschuss aus 18 Metern ließ R96-Keeper Czauner keine Chance. Bis dahin hatten sich die Gladbacher die Führung verdient, scheiterten durch Hofmanns Lattenschuss genauso wie vorher durch Krämer, der im letzten Moment eben den Ball nicht im Tor unterbringen konnte. Außerdem spielten Bayern gegen Hertha BSC 0:0, Hoffenheim-Freiburg 1:1 und Stuttgart-Frankfurt 1:0. In einer halben Stunde ist dann noch Anpfiff beim Nordderby Bremen gegen Hamburg. 1 live. Sektorwetter. Der Abend bleibt ganz schön, fast überall klarer Himmel und trocken, aber ziemlich kalt, zwischen -3 und +2 Grad. Auch morgen fast keine Wolken und viel Sonne, aber es wird noch kälter, in Lüdenscheid höchstens -2, in Löhne 0, Gladbeck und Aachen kommen auf 1 Grad und Königswinter höchstens auf 2. Die neue Woche startet mal mit Sonne, mal mit mehr Wolken und es wird eisig, fast nie über 0 Grad. Stauschau. A40 Dortmund Richtung Essen. Zwischen Dortmund-Barob und Dortmund-Klei 2 Kilometer stockend. A40 Essen Richtung Dortmund. Zwischen Bochum-Wattenscheid und Bochum-Zentrum 2 Kilometer stockend. A42 Dortmund Richtung Kamp-Lindfort. Zwischen Gelsenkirchen-Schalke und Essen-Altenessen 4 Kilometer Stau. Da hat es einen Unfall in der Baustelle gegeben. Deshalb ist nur eine Spur frei und die braucht eine halbe Stunde länger. Und die A43 Münster Richtung Recklinghausen ist zwischen Lavesum und Haltern nach einem Unfall bis noch voraussichtlich 19 Uhr gesperrt. Da gibt es gerade 5 Kilometer Stau. Ihr könnt aber ab Dülmen über die U60 und die U62 ausweichen. Eins live. Gold. Es kommt etwas. Es ist ein T-Rex, das ist ein T-Rex. Hör auf, das ist kein T-Rex. Nein, ich bin's doch nur, Freddy Schürheck. Hallo alle. Leute, warum heute ein Dino durch unser Kopfkino trampelt, das klären wir später hier in eurer Promi-Show 1 Live Gold. Erstmal müssen wir aber klären, warum ein Charakter bei Game of Thrones gerade sein Leben in Gefahr bringt und warum Crow mehr als nur ein paar Strichmännchen malt. Was haben wir denn da? Richtig, eine Wiese. Oh ja, das alles in 1 Live Gold wird also eine fette Show. Wir haben viel vor, sind alle bereit. Crow, bist du fit? Müde. Maybe I'm foolish, maybe I'm blind. Thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. Take a look in the mirror. What do you see? Do you see it clearer, or are you deceived in what you believe? 'Cause I'm only human after all, and you're only human after all. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me. Some people got the real problems. Some people out of love. Some people

Cabello um 6:10. Leute, ganz im Ernst, seit dieser Woche habe ich Angst. Todesangst. Um Maisie Williams, Arya Stark aus Game of Thrones. 1 Live. Gold. Also es ist ja wirklich eines der größten Geheimnisse der Film- und Serienwelt momentan. Wie endet im nächsten Jahr die Serie Game of Thrones? So, und die Schauspieler wissen es natürlich schon, die drehen ja schon. Und die Mutter von Arya Stark, Schauspielerin Maisie Williams, also... Actually, I sent my mom the scripts. You did? Yeah. Ja, die weiß jetzt auch Bescheid. Maisie hat die Drehbücher weitergegeben, hat sie diese Woche in einer Fernsehshow verraten. 1Live-Kinemann Marcel Emmel, ist das nicht ein absolutes No-Go? Das ist sogar ein No-No-No-No-No-No-Go. Also sollte da was rauskommen oder das Skript sogar halt irgendwie weitergegeben werden, oha, vor allem halt bei Game of Thrones. Denn das hat mir auch der Mann ohne Gesicht aus der Serie, Tom Vlaschia, mal verraten. Das ist bei Androhung von Serientod absolut verboten, Drehbücher zu verlieren. Ein Serientod bei Game of Thrones. Mann, oh Mann, das ist aber mal was Krasses. Aber die Schauspieler, die kriegen halt die Drehbücher auch echt nur auf so speziell geschützte E-Mail-Konten geschickt. Mhm. Halt nur nicht bei Maisie Williams, da hat die Mutter ja sogar einen Lieferservice. Der Lieferservice bringt das Drehbuch. Geil, guck mal, ich kriege vom Lieferservice immer nur Pizza. Aber vielleicht verwechseln die ja mal die Bestellung, das fände ich ganz schön. Marcel, seien wir ehrlich, wir beide könnten solche Geheimnisse wahrscheinlich niemals für uns behalten. Nein. Drehbücher und sowas, da sind wir aber in einem guten Club. Wer kann da noch alles bei uns Mitglied werden im Team Ausplapperer? Ja, eigentlich alle, die halt in so gehypten Serien oder Filmen am Start sind. Dazu gehört natürlich auch alles, was nach einem Superhelden aussieht. Tom Holland, der neue Spider-Man, ist noch nicht so lange dabei, kennt die Regeln nicht. Marvel will alles geheim halten. Deswegen an die Produzenten, die wahrscheinlich ausflippen, weil ich mein Drehbuch nicht zurückgegeben habe. Hier der Beweis, dass ich es zerstöre. Und dann ging das Ding in den Kamin. Videobeweis hochgeladen, Chefs wieder glücklich. Tom hat nämlich verpeilt, es einfach zurückzuschicken, was halt eigentlich Pflicht ist. Ja, Verpeiltheit ist auch meine Superheldenkraft Nummer 1. Immerhin, muss man ja sagen, hat er das Ding nicht verloren, ne? oder aus Versehen weggeschmissen. Wäre natürlich wirklich so ein super GAU. Jedes Drehbuch hat ja auch immer so ein Wasserzeichen drauf. Ne? Da steht dann auf jeder Seite Tom Holland. Oh. Sollte was wegkommen, weiß man halt sofort, wer zu doof war. Daniel Brühl hat mit dem Drehbuch zum letzten Captain America Film, das hat er wie so ein Juwel bewacht. Im Flugzeug hat er sogar immer drauf gesagt, damit keiner drankommt. Ist das bisher denn dann immer gut gegangen? Meistens. Es liegt nur so ein kleiner Fluch auf den Harry Potter-Verfilmungen. Das Drehbuch zum Orden des Phönix wurde mal neben einer Autobahn gefunden. Lag da einfach, keiner weiß warum. Und vor dem letzten Harry Potter-Film haben so ein paar aus der Crew das Drehbuch einfach mal in der Kneipe vergessen. Die hatten halt ordentlich angetankt und die 118 Seiten besoffen da liegen lassen. Aber zum Glück stand vorne ja ganz groß drauf. Geheim. Ja, sehr gut. Dann hat mit Sicherheit auch keiner reingeguckt. Right about now, the Funk Soul Brother. Check it out now, the Funk Soul Brother. Right about now, the Funk Soul Brother. Check it out now, the Funk Soul Brother. Right about now, the Funk Soul Brother. Check it out now, the Funk Soul Brother. Right about now, the Funk Soul Brother. Right about now.

1 Live für euch. Mein Name ist Freddy und ich habe das Gefühl, hier im Sender bin ich sowas wie so eine Art Promi-Themen-TÜV. Ja, ich lasse zu euch nur gute Promi-Meldungen durch und falsche, die schlage ich mit meinem Spaghetti-Ärmchen einfach wieder zu. An dieser Stelle kurz zur Info für euch, Sektor. Vor meinem Themen-TÜV stapeln sich diese Woche die falschen Meldungen. Wobei sie selbst sagen würden, wir sind keine falschen Meldungen, wir sind nur missverständlich formuliert. Ja, viele Klatschzeitschriften haben diese Woche so Titel gehabt wie zum Beispiel Selena Gomez und Justin Bieber, Hochzeit auf Jamaika. Oder hier, erstes Foto, hier feiern Selena und Justin, Hochzeit auf Jamaika. Also erstens, Sektor, ist Selena auf den Fotos überhaupt gar nicht zu sehen. Und zweitens, war es noch nicht mal ihre Hochzeit. Justin Biebers Papa hat diese Woche neu geheiratet, eben schön Jamaika-Style in der Sonne auf so einem Hügel. Und angeblich war Justin Biebers on-off und eventuell mal wieder Freundin Selena Gomez auch mit dabei. So, und Justin war eben Trauzeuge bei dieser Hochzeit. In weißem Polohemd und rosa Shorts stand er vorne in der Sonne bei der freien Trauung. Gibt es tatsächlich Bilder, habe ich gesehen. Die hat die Familie selbst nämlich bei Instagram gepostet. Ja, so investigativ waren die Klatschzeitungen. Zum Glück für Justin war ich tatsächlich bei dieser Hochzeit nicht Outfit-TÜV oder sowas, weil mit der rosa Shorts, die er da anhatte, hätte ich ihn maximal so als Figürchen auf eine rosa Hochzeitstorte draufgestellt. Hier ist Justin jetzt in 1 Live Gold mit Friends. I was wondering about your mama. Did she get that job she wanted? So that car that gave her problems. I'm just curious about her honesty. Though you're wondering why I've been calling, like I got ulterior motives. Though we didn't end it so good, but you know we had something so good. So I'm wondering, can we still be friends? If you got a body to hold you tight since I left, since I left. Wondering if you think about me. Actually, don't answer that. Though you're wondering why I've been calling, like I got ulterior motives. Though we didn't end it so good, but you know we had something so good. So I'm wondering, can we still be friends? Can we still be friends? Doesn't have to end. And if it ends, can we be friends? Got ulterior motives. No, we didn't end this so good, but you know we had something so good. I'm wondering, can we still be friends? Can we still be friends? Doesn't have to end. And if it ends, Eins Live Gold mit Freddy Schürheck. Just like in the movies, it starts to rain and we, we're the broken beauties, blindfolding minds collide and we fall. When the curtain drops, our touch.

just wanna give you the loving that you're missing. Baby, just to wake up with you will be everything I need, and this could be so different. Tell me what you want to do. Cause I know I can treat you better than he can, and any girl like you deserves a gentleman. Tell me, why are we wasting time on all your wasted crime when you should be with me instead? I know I can treat you better, better than he can, better than he can. Give me a sign, take my hand, we'll be fine. Promise I won't let you down. Just know you don't have to do this alone. Promise I'll never let you down. Cause I know I can treat you better than he can, and any girl like you deserves a gentleman. Tell me, why are we wasting time on all your wasted grind when you should be with me instead? I know I can treat you better. Shawn Mendes, Treat You Better. Hier ist 1Live Gold, eure Promi-Show um 6:45. Jetzt gibt's die neue Single von David Guetta und Martin Garrix. Wobei ein anderer auf dem Song viel dominanter rauszuhören ist, meinen zumindest seine Fans. Es geht um den dritten Feature-Artist bei diesem Song. Er heißt Brooks. Und Fan Watafuki schreibt bei YouTube, also 70% vom Song kommen von Brooks, 20% von Martin Garrix und 10% überhaupt nur von David Guetta. Und RichTube schreibt, man merkt, dass die beiden Mega-DJs Brooks viel Raum geben, damit er endlich mal die Aufmerksamkeit bekommt, die er verdient. Gut, an dieser Stelle widme ich dann auch mal 70% meiner Redezeit Brooks, um die Aufmerksamkeit ihm zu schenken, die er verdient. Wartet, ich fange einfach nochmal an hier gerade so. Also, hier ist 1Live Gold für euch um 6:45. Jetzt gibt es die neue Single von Brooks. Wer ist das eigentlich, fragt ihr euch jetzt vielleicht. Es ist ein Mega-DJ, kommt aus den Niederlanden. Er hat schon öfter mit Martin Garrix oder mit Showtech kollaboriert. Und Kenner der EDM-Szene meinen schon seit dem letzten Jahr, der Typ wird die Szene in den nächsten Jahren komplett umkrempeln. Außerdem macht er gerne Urlaub, habe ich bei Instagram gesehen. Neulich war er in Myanmar und hat da barfuß vor einem goldenen Tempel posiert. Hier jetzt also 70% von Brooks, 20% von Martin Garrix und der Rest von David Guetta. Neu in 1Live für euch, Like I Do.

about it, dreams in a cup. Just wanna dance about it, lose our minds. Just wanna dance about it, lose our minds. Lights on my face, I'm losing track of every tongue that I taste. Just wanna laugh about it all night long. Somebody's gonna have to carry me home. In 1 live. Wir gucken gleich mal wieder rüber nach Berlin zur Berlinale. Letztes Wochenende haben wir ja schon gesehen, also die Berlinale besteht eigentlich hauptsächlich aus Partys. Dann ist natürlich jetzt die Frage, liebe Stars Deutschlands, habt ihr überhaupt noch Bock zu feiern? Ich meine, Til Schweiger, wie sieht's bei dir aus? Nein, ich habe eben schon gesagt, ich habe keinen Bock mehr. Ja, Matthias Schweighöfer, dein Plan für heute? Ich war heute zum Beispiel im Wald spazieren, mal einen Kaffee getrunken und auch was gelesen. Gut, klingt jetzt sehr nach Party. Florian David Fitz, was ist deine Ausrede, dass du nicht mehr am Feiern bist? Dass ich Eltern zu Hause sitzen habe, die mit mir essen gehen wollen. Deswegen, goodbye. Gut, also wenn schon die deutschen Stars auf der Berlinale gerade nicht mehr so unbedingt in Feierlaune sind, da dachten sich die Veranstalter scheinbar, komm, dann holen wir uns jetzt wen Internationales. So jemanden, der niemals Nein und immer Prost sagt. Wie wär's mit Ed Sheeran? Ja, der war jetzt auf der Berlinale, samt Doku über ihn. Warum er selbst denkt, dass Filme so ein bisschen wie Essen sind, das klären wir nach 7. Et si on changeait de vie, ferme les yeux, oublie. Si on devenait ce qu'on s'était dit, ça vaut tout l'or du monde. Et si on allait sur une île, ou sur une planète vide. Peu importe le prix, ça nous rendra plus fort. Tu prendras toutes mes gênes et toutes mes peines. Je ferai de même en prenant toutes les tiennes. Je serai fidèle, fidèle, fidèle, fidèle. Tu seras fidèle, fidèle, fidèle, fidèle. Tu prendras toutes mes gênes et toutes mes peines. Je ferai de même en prenant toutes les tiennes. Je serai fidèle, fidèle, fidèle, fidèle. Tu seras fidèle, fidèle, fidèle, fidèle. On s'est construit un empire qui nous ressemble vraiment. Et dire qu'on pensait être libre, sans même tourner les pages du livre. Comme quoi rien n'est impossible, on a figé le temps. Tu prendras toutes mes gênes et toutes mes peines. Je ferai de même en prenant toutes les tiennes. Je serai fidèle, fidèle, fidèle, fidèle. Tu seras fidèle, fidèle, fidèle, fidèle. Tu prendras toutes mes gênes et toutes mes peines. Ensemble avant que tout s'éteigne.